We'll do it live. Bildung ist keine Ware. Do it live. I'll write it and we'll do it live. Das Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden, ja. Und was passiert objektiv, ist an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Es gibt keine Kopien, hier gibt's nur eigenen Scheiß. Und hier gibt es keine Show. Hier gibt es nur was Echtes. Im Mainstream läuft eine Scheiße, das ist mir schon manchmal Schlechtes. Also check es. Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tischmark kaputt, ja. It's time to get ready. Education. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reducation, Reducation Nummer 8. Heute mit Linda und Gästen von Jereke. Ich übergebe mal das Wort an euch. Stellt euch einfach kurz vor. Hallo, ich bin Linda. Ich bin der Arno von Jereke. Und ich bin der Fabi von Jereke. Genau, wir werden gleich ein Interview mit euch führen und ich würde sagen, zur Einstimmung der Thematik gibt es erstmal ein Lied und vielleicht könnt ihr mir nochmal mit dem Titel helfen, ich will es nicht falsch aussprechen. Das ist von Serhado Lodilo. Alles klar, hier kommt's. Gitari, roșia pe aurii, mazi ronari Gen rabu ești, voi te guși în arzgari Agri da geană, care vem ren în ari Gen nesecni, am ieșit brăhodane Ho pe vrea grezane, pe hedefa jiane Am șiar bună, pe șiar bună săr hâlzane Hâd în sere cu a hâd în ala Kurdistane Și mânșu dumane, roșia o la tiar bu Și coșa zindane, de ea și tibe bu Ciar parcea hebuna, parcea parcea bun Le am e băb în iec, pe șoreșa săr hăbun Iro dema de mechinu, doși budiroc Ronia pe șoroș Buia di cadici rock per la vedin, vegan asa per fare che bo, vegan per cui nam teren e sero. Mi chiedem des ne ana non te lo, non te lo, amon le ben di waran, non te lo, non te lo, am sense la zindana, non te lo, non te lo. Gel açmış tüne varan Lodilo, Lodilo Kenafrot ne yaran Lodilo, Lodilo Eskertim deste ne yaran Bil deste eleşkeran Me verdin je deste Oye kuina insanan Keşere fa kofrot Ke asfrotum juaran Askustum zindane Na çar diwaran Erişe devam Ke hata mahaki khustan Na kade hata guma zilma dijmişkan Na kade hevi darya Mawa nemiran Wam şautandın Maja hey fa kohilan U çektan ser milanj Boy para Stina gel, this the what they are going good where in Rupel One hester in Daika, na po nokos in Bubin Ne ye wa, ne ye ma, bira Bubin in Merin Kurdistan, I'm in this the what the nahilin Le pauriya mai, I'm pavre wa ka brabe menin I'm it wala po hilinin Hatta u rojhat, yan Merin Yan azadiya walad Ketim desne aran, lantilo, lantilo Aman le bendi waran, lantilo, lantilo Sen la zindana Lodilo, Lodilo Gel açmış tüne varan Lodilo, Lodilo Kenafrot ne yaran Lodilo, Lodilo Ja, da sind wir wieder zurück mit Linda und den Leuten von Jericho. Sorry, ich habe euren Namen gerade schon wieder verloren. Vielleicht könnt ihr euch nochmal vorstellen kurz. Kein Problem, ich bin der Arno. Ich bin der Fabi. Okay. Ja, dann würde ich einfach an euch übergeben und vielleicht könnt ihr unseren Hörern vorstellen, um was es geht. Wollt ihr euch nochmal kurz von der Jericho vorstellen? Vielleicht können sich manche Zuhörer unter Jericho Marburg noch nicht so viel vorstellen. Der Verband heißt Yekidiyah und Dekad in Kurdistan und übersetzt bedeutet es Verband der Studierenden aus Kurdistan. Wir sind derzeit an 27 Hochschulen in Deutschland und im europäischen Ausland vertreten. In Marburg sind wir seit 2008 vertreten und wir machen halt Öffentlichkeitsarbeit, indem wir Diskussionen veranstalten, Buchvorstellungen und so weiter, um auf die Ereignisse in Kurdistan aufmerksam zu machen. Okay, ja. Und momentan seid ihr stark beschäftigt mit einer Kampagne Studierende hinter Gittern. Könnt ihr sagen, worum es hier geht? Ja, so wie der Name schon sagt, Studierende hinter Gittern. Es geht halt um Studierende, die von Repression betroffen sind. Dabei legen wir unseren Fokus vor allem auf die inhaftierten Studierenden in der Türkei. Und das hat zurzeit extreme Ausmaße angenommen. Ich kann mal ein paar Zahlen nennen. Die hat das Justizministerium der Türkei herausgegeben auf eine parlamentarische Anfrage. Und diese Zahlen besagen halt, dass seit dem 31. Januar diesen Jahres 2824 Studierende und Oberstufenschülerinnen inhaftiert wurden. Davon sitzen halt immer noch 1700 in U-Haft. Gegen weitere 1000, die sind bereits verurteilt, sitzen also auch noch im Gefängnis. Und fast 800 Studierende werden in diesem Zeitraum wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt. Und das macht die Repression halt nochmal ganz besonders, dass diese Antiterrorgesetzgebung, die es ja seit dem 11. September weltweit gegeben hat, dass die auch seit 2005 in der Türkei eingeführt wurde und diese Antiterrorgesetzgebung halt Tür und Tor für unkontrollierbare Repressionen geöffnet hat. Also seit etwa 2009 gibt es immer wieder starke Repressionswellen, eine nach der anderen, vor allem gegen kurdische Aktivistinnen. Das kann Parlamentarierinnen betreffen, aber auch Bürgermeisterinnen, also gewählte Vertreter, die versuchen auf parlamentarischem Wege zu arbeiten. Das betrifft auch die Mitglieder der legalen Partei BDP, aber auch Frauenrechtsaktivistinnen, Journalistinnen, Anwältinnen, Wissenschaftlerinnen, halt bis hin zu Studierenden und Schülerinnen. Und wie gesagt, es trifft vor allem kurdische Aktivistinnen, aber im Grunde dienen diese Gesetze mit den Gerichtshöfen, mit besonderen Aufgaben und ihren Staatsanwaltschaften dazu, die gesamte Opposition innerhalb der Türkei klein zu halten. Und wenn man sich jetzt die Studierenden anguckt, also dazu, wo wir arbeiten, dann sind halt etwa 90% der inhaftierten Studierenden zurzeit Kurdinnen. Genau, und der Vorwurf ist dann oft Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation oder Propaganda für diese. Und das hat schon sehr große Ähnlichkeiten zu den Paragraphen 129a und b des deutschen StGB. Nur, dass halt in der Türkei nicht einzeln angeklagt werden, sondern dann gleich 100, 150, 200 Anklagen in einem Massenprozess abgearbeitet werden. 129a und b, magst du noch mal kurz erzählen, was das war? Naja, das sind halt Paragraphen im StGB. Einmal. Strafgesetzbuch. Richtig, im Strafgesetzbuch. Die halt Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung bzw. Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland verfolgen. Vor allem der 129b ist halt für uns als kurdische Studierendenorganisation bedeutend, weil Kurden, die halt hier in Deutschland politisch aktiv sind, danach verfolgt werden können. Und dabei geht es nicht darum, ob man jetzt illegale Methoden anwendet oder nicht, sondern es reicht, wenn man den Zusammenhalt einer terroristischen Organisation stärkt oder im Grunde auch deren Ziele teilt. Also im Grunde ist es ein Gesinnungsparagraf und danach kann eigentlich jeder verurteilt werden. Jeder, der annähernd sympathisiert mit dem. Okay. Ja, genau. Also in Deutschland zählt der Verfassungsschutz da 13.000 Menschen zu, die alleine halt zu den kurdischen Zusammenhängen gehören. Okay, interessant. Und ist diese Kampagne Studierende hinter Gittern jetzt ausschließlich eine Kampagne, die von der Jericke ins Leben gerufen wurde, oder? Nee, also wir als Jericke verfolgen natürlich die Entwicklung in der Türkei ganz besonders. Und Ende Mai gab es ein Verfahren, also es ist in einem Verfahren zur Hauptverhandlung gekommen, wo ein Student angeklagt wurde, Cihan Kırmızıgül, der wurde festgenommen, weil er einen Poschuschal, also hier in Deutschland sagen wir ein Palituch, getragen hat. Und in der Nachbarschaft, wo er sich halt zu der Zeit aufgehalten hat, gab es halt einen Molotow-Cocktail-Anschlag auf ein Geschäft. Mhm. Und die Täterinnen sollen halt auch diese Schale getragen haben. Und dann saß er 2 Jahre lang in U-Haft. Es gab einen Geheimzeugen, der nicht genannt wurde, und einen Polizeizeugen. Die konnten sich dann vor Gericht nicht mehr genau daran erinnern und konnten den Gian auch nicht identifizieren. Aber es hat den Richtern trotzdem gereicht, ihn halt zu 11 Jahren und 3 Monaten Gefängnis zu verurteilen. Anhand des Palis. Genau, also das war halt das Indiz, und da hat es für den Richter gereicht zu sagen, ja, der war's, und deswegen geht jetzt für über 11 Jahre in den Knast. Und das hat halt für uns als Jericho so, war halt der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, woraufhin wir halt mit der Kampagne Demokratie hinter Gittern, also das ist eine Kampagne, in der wir uns auch engagiert haben und die schon seit einem guten Jahr zu der Repression gegen die gesamte Opposition halt arbeitet, also dieses demokratische Recht auf Meinungsäußerung, Pressefreiheit und so weiter versucht zu verteidigen. Mit den Freunden von der Kampagne haben wir uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, wir müssen jetzt vor allem auch die Studierenden nochmal in den Fokus rücken und haben daraufhin halt die Kampagne, beziehungsweise mittlerweile ist es ein Bündnis Studierenden hinter Gittern ins Leben gerufen. Mhm. Genau, und also wie gesagt, es geht halt um die Repression gegen Studierende und vor allem in der Türkei und Solidarität mit diesen zu organisieren. Mhm. Das Bündnis ist mittlerweile ziemlich breit, also wir haben von Antifa-Gruppen über die DKP und Jugendorganisationen bis hin zu Hochschulgruppen und Fachschaften. Ist auch noch ein kurdisches Frauenbüro dabei. Dann, wie gesagt, die Kampagne Demokratie hinter Gittern. Und dieses breite Bündnis versucht dann, Öffentlichkeit zu schaffen und Solidarität herzustellen. Okay, super. Cool. Und was habt ihr bisher im Rahmen der Kampagne gemacht? Also Auftakt war eine Demo für Gihan, also für diesen Freund, der jetzt ins Gefängnis gehen musste, in Köln. Das war so der Start von der Kampagne. Darauf ist noch eine weitere Demo in Stuttgart gefolgt. Wir haben Infoständen und Flugblattaktionen in diversen Städten in der Bundesrepublik veranstaltet. Wir haben auch eine Unterschriftenaktion gestartet an die deutschen Ministerinnen Westerwelle, Schröder und Schawan, weil deren Ressorts im weitesten noch was mit der Lage der Studierenden in der Türkei zu tun haben. Also wir haben jetzt nicht von den Ministerinnen erwartet, dass sie sich wirklich für die Studierenden einsetzen. Das machen sie in ihrem eigenen Land auch nicht wirklich. Also vom Staat erwarten wir da nichts, aber wir haben uns halt gedacht, dass wir darauf, über diese Kampagne, über diese Unterschriftenaktion halt Öffentlichkeit schaffen wollen. Und also es hat sich gezeigt, dass auf Facebook als Medium Öffentlichkeit zu schaffen halt doch Wirkung hat. Mhm. Mhm. Und ist das jetzt eine Kampagne, die ausschließlich Kurden betrifft? Nein, also wie schon gesagt, die Repression betrifft halt zum Großteil Kurden, mhm, weil Kurden einfach momentan die größte oppositionelle Gruppe in der Türkei darstellen. Aber die Repression richtet sich halt gegen alle. Also es gibt das Beispiel von Sevim Sevimli, das ist eine 20-jährige Erasmus-Studentin aus Frankreich, ist selber türkisch-französische Staatsbürgerin, also doppelte Staatsbürgerschaft, hat zwar kurdischen Background, aber sie ist jetzt angeklagt wegen Mitgliedschaft in der DHKPG, also ist eine türkische revolutionäre Organisation. Und da sind halt die Indizien, dass sie am 1. Mai an der Demo teilgenommen hat und dann an einem Konzert noch teilgenommen hat. Also das war ein Konzert von der linken Band, Group Yorum. Davon ist auch das zweite Lied, was sie mitgebracht haben. Das wird dann, denke ich mal, gleich noch gespielt. Genau, und sie hat, also ihr wird halt dieser türkische Background unterstellt, vor dem sie halt verurteilt werden soll. Und wenn sie verurteilt wird, dann erwarten sie 12 Jahre Haft. Und 3 Monate hat sie schon in U-Haft gesessen, ist gerade entlassen worden, weil halt da die französische Botschaft Druck gemacht hat, aber darf die Türkei auch nicht verlassen. Und das sind schon happige Zahlen, die da halt so jungen Menschen drohen. Mhm. Ist halt auch nicht nur die Gefängnisstrafe, sondern auch allein schon in der U-Haft können halt die Studierenden nicht an den Prüfungen teilnehmen, mhm, verlieren dann oft ihre Studienplätze oder werden einfach dann rausgeprüft. Wenn sie dann teilnehmen wollen, müssen sie hohe Kosten aufnehmen, um halt dann vom Gefängnis in die Uni gefahren zu werden und, mhm, Polizeieskorte. Und oft ist halt auch, wenn schon ein Ermittlungsverfahren gegen Studenten eingeleitet wird, dass dann die Uni sagt, dass es die Ordnung an der Uni stören würde und dann die Studenten einfach so exmatrikuliert werden. Das sind halt diese ganzen dunklen Ziffern, die überhaupt nirgendwo auftauchen. Und da werden halt massenhaft ja, die Zukunft von Studierenden vernichtet. Und dagegen regt sich auch mittlerweile so ein bisschen Widerstand in der türkischen Öffentlichkeit. Das kommt hier leider nicht so an, deswegen machen wir halt unsere Arbeit. Und also ich denke, dass halt Repression, staatliche Repression, vor allem halt Menschen auch zusammenrücken lässt. Also das sieht man ja auch immer an der deutschen Linken. Wenn es da mal was gibt, dann können sich doch alle zusammensetzen. Und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, die in der Türkei entsteht. Also dadurch, dass die AKP-Regierung so gegen jegliche Opposition vorgeht, merkt man, dass die Opposition auch auf jeden Fall gemeinsam aufschreckt, was dann diese Härte der Repression betrifft. Und wie gesagt, die kurdische Bewegung ist halt diejenige, die am stärksten auf einen Demokratiedefizit in der Türkei aufmerksam macht und das am stärksten angehen kann. Und deswegen legen wir unseren Fokus da natürlich auch drauf. Wir als Studierende hinter Gitternbündnis möchten natürlich auch nicht nur die kurdischen Studierenden oder auch nicht nur die Studierenden in der Türkei thematisieren. Also perspektivisch wäre es natürlich schön, wenn man dieses Thema breiter streuen könnte, auch andere studentische Kämpfe mit einbeziehen würde. Und deswegen werden wir uns wahrscheinlich auch am Global Education Strike im November einbringen und dort einfach mal das Thema Repression gegen Studierende auf die Tagesordnung bringen. Okay, toll. Schön, dann haben wir noch ein Lied, Grup Jorum, wurde gerade eben schon angesprochen, mit dem Lied Esim Gia. Richtig ausgesprochen, Sammy? Genau, Esim Gia. Gia, gut, okay. sesleri yangına. Her bahar Dicle'yi emsirir dağlar. Bahar, Dicle'nin dağları kucakladığı yerde başlar. Alışamam ölüme, alışamam. Ölüm insana aykırıdır, alışamam. Okay. Und wie sieht die Zukunft aus der Kampagne aus? Was sind eure Pläne? Also gerade wurden mehrere Pläne konkretisiert. Also zum einen soll Mitte September eine Delegation nach Ahmet und nach Istanbul stattfinden. Mhm. Dort sollen mindestens die ehemaligen Inhaftierten besucht werden. Und wenn es sogar möglich ist, dann Inhaftierte in den Gefängnissen selber, um sich ein Bild von den von der Lage der Studierenden zu machen. Mhm. Und dann, wenn die Delegierten dann zurück sind, soll eine Podiumsdiskussion stattfinden, zum einen mit den Delegierten, also eine Reihe von Podiumsdiskussionen, und also zum einen mit den Delegierten und zum anderen mit geflohenen Studenten, die sich derzeit in Deutschland aufhalten. Okay. Genau, und dann soll eine Postkartenaktion stattfinden, mit der Grüße an die Inhaftierten gesendet werden soll. Ansonsten, das Bündnis ist noch sehr jung, sodass sich jeder einbringen kann und ist egal, ob jetzt als Gruppe teilnehmen will oder als Einzelperson, jeder ist willkommen. Genau, das war auch meine nächste Frage. Wie können sich unsere Zuhörer jetzt über die Kampagne noch informieren, wenn sie doch Interesse geschöpft haben jetzt? Also es gibt im Internet einen Blog, und zwar ist das studierendehintergittern.wordpress.com, und auf dem Blog werden Presseartikel und wichtige Informationen und Stellungnahmen gesammelt, und das wird auch ständig dann aktualisiert. Mhm. Ansonsten, wer Kontakt aufnehmen will, der kann es über studierendehintergittern@googlemail.com machen. Mhm, okay. Ja. Also studierendehintergittern zusammengeschrieben.wordpress.com. Genau. Okay, für alle, die Interesse haben. Und wie kann man euch noch unterstützen oder sich womöglich auch noch direkt beteiligen? Ja, natürlich kann man das, indem man dem Bündnis beitritt, mhm, und zumindest den Aufruf unterzeichnet. Dann kann man natürlich, indem man selber Stellung dazu bezieht. Mhm. Ansonsten, indem man die bevorstehenden Aktionen unterstützt und sich am besten auch mit eigenen Ideen einbringt. Okay. Super. Gut. Dann vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Danke, Sammy. Danke, Arno. Ja, vielen Dank.